Fragment 003. Die Nacht. Der Kater, der sich schleichend durch die Gassen trollt. Die anderen, wie sie immer genannt werden. Alles schwarz. Immer und immer wieder überkommen mich Gedanken der Sinnlosigkeit. Schwarz, die Zahlen, die nicht mehr geschrieben werden. Ich tippe Wörter, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Es ist mir gleich. Ich schreibe weiter, immer weiter, auf das Ende hoffend. Ekelhafte Tätigkeiten wollen erledigt werden. Ich schiebe sie auf. Deutschland will gerettet werden. Ich schiebe es auf. Ich kann nicht mehr für alle denken. Verrecktes Pack. Unzureichende Zivilisation. Wegzuwerfen, wie die Vergessenheit. Die Menschen schreien, beten, reden, schimpfen. Ungehörte Worte verschwinden in die Dunkelheit. Von niemandem wahrgenommen. Es ist, wie es ist. Schwarz. Immer noch. Auf immer da, bis ans Ende aller Tage.